kein Mann gefunden, der genug Kopf und Herz besessen hätte, dieses eine Wort zu sagen. Emma Herweg. Pläne für Deutschland. Die Heidelberger Versammlung, 5. März. Trotz aller Differenzen lädt die badische Opposition um Hecker, Struve, Seuron, Welker, Bassermann und Marti für den 5. März gemeinsam nach Heidelberg ein. Ins beliebte Gasthaus Badischer Hof. Nicht bloß Baden, ganz Deutschland soll umgestaltet werden. Wie lässt sich ein vereintes Deutschland schaffen? Der große Schritt auf dem Weg nach Frankfurt, schreibt Hecker zu dem Treffen, einem ganz neuen Frankfurt allerdings, auf dem Weg zur Paulskirche, tauft der Historiker Frank Engehausen das Treffen. Eingeladen sind Vertreter der Landtage Bayerns, Badens, Württembergs, der drei Hessen, Nassaus, Frankfurts, der preußischen Rheinprovinz, insofern auch Preußens. 51 Kammerparlamentarier kommen, darunter 10 Mannheimer, Liberale, Konstitutionelle und Demokraten. Auch solche, die irgendwie oder bewusst abseits der Lager stehen, manche in der Mitte, wie Itzstein. Heidelberg liegt ideal für alle aus dem Südwesten, dagegen nicht praktikabel für den Norden und Osten. Schon die Einladungen wären tagelang unterwegs, genau wie anschließend die Eingeladenen. Also muss es erst einmal so gehen. Eigentlich sind ausschließlich Mandatsträger eingeladen. Struve kommt trotzdem, was Bassermann maßlos ärgert und ihn dazu veranlasst, den ebenfalls mandatslosen Chefredakteur seiner deutschen Zeitung einzuladen, Gervinius. Der aus erster Hand ausführlich in der deutschen Zeitung berichtet. Wie Struve in seinem deutschen Zuschauer. Kein deutsches Blatt, das nicht umfassend über das Treffen schreibt. Jedem ist die Bedeutung des Treffens augenblicklich klar, schon bei seiner Ankündigung. Auch den Fürsten. Demokraten und Liberale sind entschlossen, zusammenzuarbeiten. Das ist das gewollte Signal. Und die meisten meinen es ernst. Im Schoße dieser Versammlung trafen sich zum ersten Mal, über Baden hinaus, die Führer derjenigen Parteien wieder, welche sich im Laufe der mittlerweile vergangenen Zeit bestimmter gestaltet haben, teilt Struve mit. Und durch deren Tätigkeit unzweifelhaft das Schicksal Deutschlands bestimmt werden wird. Struve fügt etwas Wichtiges hinzu. Noch einiges Vertrauen untereinander in der Gruppe. Es geht um das aus Struves Sicht unerlässliche Zusammenwirken der Opposition. Sie, die Demokraten, befinden sich wie überall in den zweiten Kammern auch hier in der Minderheit. Wer ebenso dabei ist, Heinrich von Gagern aus Hessen-Darmstadt. Auf dem Heidelberger Treffen intronisiert er sich als der Kopf der Liberalen, resolut, konstitutionell monarchistisch, mitten im Kreise von Martis Freunden, eine Fraktion, die er fortan dominiert. Eine Lithografie zeigt Heinrich von Gagern im Jahr 1848. Lichtbild hieß es damals. Buschige, markige Augenbrauen beschatten die eher schmalen, schlau blitzenden Augen. Volles, kürzeres Haar, das absteht, verlängerte Koteletten bei nicht sehr starkem Bartwuchs, ansonsten akkurat rasiert. Der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, alles, was Porträt und Porträtierter zu transportieren trachten, sprechen eine Sprache. Eiserne Entschlossenheit. Absolute Autorität. Ein Mann, der Staaten, Epochen zu lenken vermag. Was man auf dem Lichtbild nicht sieht, aber auf viele wirkt, die ihm begegnen, die imposant hohe Gestalt. Und auf die, die ihn hören, seine stets feierliche, dabei gewaltige Stimme. Ein Mann von erheblichem Narzissmus, gespickt von Gesten der Bescheidenheit. Von einem bedeutenden Ehrgeiz vorwärts getrieben, notiert der Historiker Valentin, mehr ein Mann des Willens als des Denkens und extrem gewandt, von erheblicher Geschicklichkeit. Wie Marti verkörpert er einen ganz neuen politischen Führungstypus. Verlief die Märzrevolution in Hessen-Darmstadt alles in allem ziemlich unspektakulär, so ist sie doch die Bühne für den kometenhaften Aufstieg Gagans. Man hat sie noch im Ohr, die Rufe der Pariser Bürger. Zu den Waffen! Man sieht noch den Fackelschein auf den Barrikaden, kennt die unverzüglich installierten revolutionären Verfügungen. Jetzt sind die Deutschen in Heidelberg an der Reihe. Und tatsächlich. Überraschend schnell steht ein Plan für den Weg zur Einheit. Immerhin, es wäre zumindest eine echte Teilrevolution. Noch am selben Tag, ein Vorschlag Welkers, soll ein Siebener-Ausschuss gebildet werden, dessen Aufgabe darin besteht, Ende März ein Treffen oppositioneller Vertreter aller deutscher Staaten in Frankfurt zu organisieren. Ein sogenanntes Vorparlament. Mit dem die Fürsten, auch hier herrscht, scheinbar Einigkeit, nichts zu schaffen haben sollen. Ende des Monats soll die Versammlung stattfinden. Mit viel Zeit über mehrere Tage gehen, in Frankfurt am Main. Ein in jeder Hinsicht großes Treffen, ein paar hundert Delegierte sollen es sein, ohne Wahl zwar, aber doch vom Volke möglichst legitimiert. Es soll der nächste große Schritt sein, Schritt 1 des Plans. Das Vorparlament wiederum soll eine konstituierende Nationalversammlung vorbereiten, also ein erstes gewähltes gesamtdeutsches Parlament, Schritt 2, das dann eine vorläufige nationale Verfassung entwickelt, Schritt 3. Interimistisch oder provisorisch nennen die Abgeordneten es auch, bald schon ein zentraler Begriff. Schritt 4 wäre dann die Einrichtung eines entsprechenden provisorischen Staates mit interimistischem Oberhaupt. Schritt 5 wären erneute Wahlen auf der Grundlage der von der konstituierenden Nationalversammlung erarbeiteten Verfassung, einschließlich eines nicht mehr provisorischen Wahlgesetzes. Schritt 6 und 7 dann die Einrichtung eines endgültig legitimierten Parlamentes sowie des nicht mehr provisorischen, sondern vollends legitim legalen deutschen Staates. Nicht schwer zu erraten, welche akademische Disziplin beim Pläneschmieden vorherrscht. Jura, liberale Rechtswissenschaftler und Staatswissenschaftler. Mit Sicherheit stellt der Plan den aufwendigsten Versuch der Konstruktion einer Revolution dar, der je unternommen wurde, zumal er bisher bloß das Prozedere entwirft. Den gründlichsten Versuch gewiss, den deutschesten also in Heines Sinne, aber auch den langsamsten. Ob vorsätzliches Schneckentempo eine kluge Wahl ist in einer Zeit, wo der morgige Tag den heutigen verschlingt wie Saturn seine Kinder, wie es ein Zeitgenosse ausdrückt. Wochen sind jetzt Jahrhunderte, fasst es der Tübinger Dichter und baldige Parlamentarier Martin Uhland, noch plastischer, aber ein anderer Demokrat. Keinen ruhigen Augenblick, immer drängt ein Ereignis und eine Nachricht auf die andere. Wer für eine halbe Stunde geschlafen hat, kennt den neuesten Stand der Verhältnisse nicht mehr. Eine halbe Stunde, schon ist die Welt eine andere. Theoretisch wissen es die Revolutionäre, aber in der Praxis setzen sie auf Gründlichkeit und Legitimität. So weit, so gut. Das Prozedere ist beschlossen. Nur kurz allerdings herrscht Zufriedenheit in der Runde der 51. Sobald es inhaltlich wird, die Gestalt des künftigen Vaterlands betreffend, gibt es Streit. Gagan hat seinen ersten großen Moment. Zuerst erhob sich Heinrich von Gagan zugunsten eines unter dem Schutze des Königs von Preußen vereinigten Deutschlands, schildert Struve lapidar. Von Gagan hält das streng konstitutionelle Plädoyer im Sinne Martis, Bassermanns und Welkers, skizziert den besagten, einigermaßen fertigen Plan für ein allererstes nationales Deutschland. Unterstützt von der großen Mehrheit der anwesenden Professoren und Beamten, spricht Gagan von konstitutioneller Monarchie und einem deutschen Kaiser, referiert Hecker. Wovon auch alle berichten, von der aufreizend selbstgewissen, ja aufschneidenden Art seines Auftretens, als hätte er, als hätten sie, er und seine Freunde, schon gesiegt. In Gagans Vision werden die anderen 33 Staaten und 4 freien Städte dem preußischen Staat assoziiert. Die Einheit Deutschlands mit, durch und in Preußen. Auf diese konzise Formel bringt es der künftige preußische Außenminister am 17. März. Nicht wenigen Deutschen spricht der Preußenplan aus dem Herzen, und selbst die, denen er das nicht tut, finden Gutes daran. Der 70-jährige Karl Dutilh, ein alter Kampfgefährte Metternichs und kein geborener Preußenfreund, ab 1829 Präsident des hessischen Gesamtministeriums, formuliert es am selben Tag, an dem die 51 in Heidelberg zusammenkommen, so: Wenn Preußen sich nicht unverzüglich an die Spitze der deutschen Bewegung stellt, ist in wenigen Tagen im ganzen Südwesten von Deutschland die konstitutionelle Monarchie von der Republik überflügelt. Wie auch immer, es ist der konstitutionelle Masterplan. Bis zum bitteren Ende werden sie ihn verfolgen. Und weit darüber hinaus. Selten war ein Plan historisch so folgenreich. Valentin nennt die gesamte Fraktion dann auch erbkaiserliche Partei. Der Plan vom 5. März komplettiert Gagans eigenen Antrag vor der Hessischen Kammer, den er die Woche davor dort vorgetragen hatte. Der Grundgedanke lautete schon dort, dass das interimistische Haupt Deutschlands, ein vorläufiges Gebilde, Gesetzgebung und Besteuerung in Übereinstimmung mit einem Rat der Fürsten und einem Rat des Volkes nach den wesentlichen Formen des repräsentativen Systems ausübe. Eine gesamtdeutsche Monarchie mit einem gesamtdeutschen Kaiser. Die Politik wird von einem dem Kaiser und nicht dem Parlament verantwortlichen Regierungschef samt Ministerium gemacht. Fürs Erste soll sie Außenpolitik und Militär steuern. Ebenso wichtig, die Volksversammlung ist nicht der alleinige Souverän, sondern eben als Rat des Volkes bloß die zweite Kammer im institutionellen Gefüge. Es geht, auch dann im Paulskirchenparlament, ausdrücklich um die Begrenzung der Macht und Rechte des Parlamentes und damit der Volkssouveränität. An der wiederum wollen die parlamentarischen Liberalen grundsätzlich festhalten. Sie können sich eine liberal-konstitutionelle Monarchie mit einem souveränen Volksparlament ohne eine Fürstenkammer vorstellen. Monarchie auf der breitesten demokratischen Grundlage, nennt Blum das anerkennend. Minister als Staats-, nicht als Fürstendiener. Und Fürsten selbst als Repräsentanten und Vollzieher des Volkswillens. Es ist ziemlich genau Itzsteins Position. Ein funktionierendes Modell. England, Belgien und Norwegen sind in dieser Hinsicht am weitesten vorgegangen, ohne dass es dort deshalb zu feindlichen Reibungen zwischen der Regierungs- und Volksgewalt käme. Die politischen Lager differenzieren sich immer weiter aus. Im Kern besteht Gagans Heidelberger Plan aus zwei Elementen, dem Kaisergedanken und dem Preußengedanken. Und beides lehnen die Demokraten rundherum ab. Sie wollen in beiden Punkten das genaue Gegenteil. Preußen soll für sie in einer neuen föderativen Republik aufgehen, führt Struve aus, der nach Gagan spricht. Nur sie könne die Einheit und zu gleicher Zeit die Freiheit Deutschlands sicherstellen. Es geht Schlag auf Schlag. Kein Demokrat glaubt an eine Reformbereitschaft und Fähigkeit Preußens, eine ausgewiesene Polizei- und Militärmonarchie, schon deswegen sei die Idee in sich absurd. Ein weiteres Argument gegen den Preußenplan? Was ist mit Österreich? Man nehme ein österreichisches Ausscheiden bereitwillig in Kauf, ja, provoziere es, so war es in der Deutschen Zeitung zu lesen gewesen, schon deswegen sei es kein guter Plan für Deutschlands Vereinigung. Struve erklärt grundsätzlich, dass er keinen Heil für Deutschland sehen könne, solange noch 34 Fürstenfamilien herrschen. Er sagt, was alle Demokraten denken. Einmütig wollen sie zur Neugestaltung Deutschlands die Republik. Eine soziale Demokratie. Struve verwendet einen Begriff Arnold Ruges. Auch Hecker bezeichnet sich in der folgenden Diskussion stolz als Sozialdemokrat, ein Begriff, der in seiner damaligen Bedeutung indessen alle heutigen demokratischen Parteien der Bundesrepublik einschließen würde, selbstverständlich auch die heutigen liberalen, christlichen, konservativen, alles genuine Demokraten im Sinne von 1848, alle auf sie zurückgehend, alle der Idee der sozialen Marktwirtschaft anhängend. Struve spricht forsch, direkt, ohne Umschweife, auf struvische Weise, zugleich sachlich, nüchtern. Er redet von der Verachtung, in welche der volksverräterische Bundestag und die Regierungen beim Volk verhasst sind, vom Zustand agonischer Auflösung des morschen Staatsbaus, der nicht zu retten sei. Man müsse neu beginnen, das kommende Deutschland nach den ewigen Satzungen des Menschenrechts und nationalen Bedürfnissen ordnen und ein festes Haus der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit errichten. Der neue Staat meint immer auch eine neue Gesellschaft. Struve legt offen, was er will, was die Demokraten wollen. Umso schlimmer, denken die Konstitutionellen. Nach Struves Rede passiert es. Dagan erhebt sich mit Heftigkeit gegen die demokratischen Forderungen. Valentin nennt es donnernder Gewaltsamkeit. Ebenso Marty und Bassermann, wissen Augen- und Ohrenzeugen. Sie toben regelrecht. Gagan kommt gar mit persönlichen Verdächtigungen, für die er, so Hecker, gebührend zurechtgewiesen wird. Man muss sich Gagan und Struve, Hecker und Marty oder Bassermann vorstellen. Schon die Typen könnten unterschiedlicher nicht sein. Im Kern aber ist es ein radikal sachlicher Konflikt, der allerdings an diesem Tag wie durch ein Wunder nicht weiter eskaliert. Man bekommt sich rasch wieder ein. Die Versammlung sprach sich weder für die eine noch die andere Ansicht aus, resümiert Struve, ganz neutral, fasste eben vielmehr den Beschluss, eine größere Versammlung zusammenzuberufen, welcher alles weitere vorbehalten sein sollte. Das Vorparlament. Der politische Konflikt wird nicht ausgetragen, sondern einmütig vertagt. Das allein rettet die Heidelberger Versammlung. Und, immerhin, alle wollen sie retten. Man veröffentlicht gar diesen Satz: Die Versammelten sprechen ihre Überzeugung von dem, was das Vaterland dringend bedarf, einstimmig aus. Und das will die eine Stimme? Die Versammlung einer in allen deutschen Landen nach der Volkszahl gewählten Nationalvertretung ist unaufschiebbar sowohl zur Beseitigung der nächsten inneren und äußeren Gefahren wie zur Entwicklung der Kraft und Blüte deutschen Nationallebens. Der Zusatz ist schon nicht mehr einstimmig. Man wolle das gesamte deutsche Vaterland und die Throne mit diesem kräftigen Schutzwalle umgeben. Eine deutlich konstitutionelle Beruhigung der Fürsten. Ihr bleibt Fürsten, gar wohl geschützt. Auch an dem Partikularismus, heißt es in der Erklärung, wolle man nicht rühren. Die Besonderheit und angemessene Selbstverwaltung der einzelnen Länder bleibt bestehen. Noch ein wichtiger Beschluss: Die Versammlung plädiert dafür, den Bundestag erst einmal, wie die Demokraten und Itzsteins Liberale es wollen, beiseite zu lassen, aber doch die Zusammenarbeit mit den Regierungen zu suchen, wie die Konstitutionellen und Liberalen es wollen. Wörtlich, die Regierungen ihre Mitwirkung anzubieten. Die anwesenden Deputierten werden aufgefordert, ihre betreffenden Regierungen auf das Dringlichste anzugehen. Der Zusammenstoß von Struve und Gagan, den Demokraten und den Konstitutionellen, war kurz, aber heftig. Etwas ist zerbrochen. Damit war die Einigkeit der Parteien unmöglich geworden, kommentiert Florian Mördes, moderater Demokrat, lange Zeit selbst Abgeordneter der Zweiten Kammer, das cholerische Wüten Gagans, Martis und Bassermanns. Der Hochmut und die Intoleranz hatten eine giftige Verdächtigung erzeugt. Gagans Reaktion auf Struves Plädoyer sei nichts anderes als Zensur. Derselbe wollte nicht mit Struve zusammentreten. Der Mann der gesetzlichen Revolution, der Held der Philister, konnte keine struvische Kritik ertragen und wollte die beginnende Revolution meistern. Mördes geht noch weiter. Heinrich von Gagan hatte in seinem ersten Auftreten der Revolution unbewusst den Todesstoß versetzt. Unbewusst meint, Gagan vermochte am 5. März selbst noch nicht zu ermessen, welche Dimensionen das Geschehen eigentlich hatte. Manöver der Macht. Kaltstellung der Demokraten. Die Heidelberger Versammlung, 5. März. Die offizielle Heidelberger Bilanz: Es gibt einen minimalen Konsens der versammelten Opposition über das Prozedere Richtung nationale Einheit und einen maximalen Dissens über ihre Ausgestaltung. Mit dieser Schicksalsfrage, preußische konstitutionelle Kaisermonarchie versus demokratisch föderative Republik, soll sich das Vorparlament befassen. Auch das ein Konsens. Am Ende der Versammlung aber stehen dann doch noch zwei handfeste Eklats und ein beträchtlicher Schaden. Bei der einen Sache geht es um die Zusammensetzung des Siebener-Ausschusses, der zum Abschluss des Treffens gewählt wird. Er ist es, der das Vorparlament auf den Weg bringen und einladen, das Programm und die Tagesordnung entwerfen soll. Symbolisch stellt er noch weit mehr dar. Es ist das erste und bis zum Vorparlament einzige revolutionäre, selbstermächtigte Gremium der Märzbewegung. Nicht im bisherigen System verankert, ohne offizielles Mandat, aber eben auch ganz und gar nicht privat. Bei der Wahl spielen die Konstitutionellen und Liberalen, entgegen Itzsteins Engagement, ihre durch die Zusammensetzung der 51 Heidelberger Kammerpolitiker gegebene übergroße Mehrheit kalt aus. Nicht einer der entschiedenen Demokraten wird in das Gremium gewählt. Kein offener und tatbereiter Republikaner wurde Mitglied desselben, notiert Hecker verbittert. Gewählt werden Christoph Binding, Frankfurt, Heinrich von Gagern, Hessen, Friedrich Römer, Württemberg, der Gutsbesitzer Karl von Stedmann, Preußen, Karl Theodor Welker, Baden und Friedrich Justus Willig, Bayern, Pfalz und Itzstein. Kalte politische Taktik, ganz im Stile der alten Politik. Marti, Bassermann, Welker, Gagern wollen die Demokraten aus dem politischen Prozess entfernen, der hier beginnt. Es ist ein Debakel für die Demokraten und ein Bruch mit dem Geist des Treffens, nicht nur die Demokraten empfinden es so. Der eine Teil botet den anderen aus. Natürlich ist es auch eine empfindliche persönliche Niederlage, ja Demütigung für Struve und Hecker. Unbestreitbar standen sie bisher im Zentrum der Ereignisse. Das Ganze hat auch Folgen im Hinblick auf die Einladungspraxis für das Vorparlament. Wer darf kommen, wer nicht? Und welche Mehrheiten ergeben sich dadurch? Nicht unwichtig bei der historischen Frage Republik oder Monarchie, um die es bei der Versammlung gehen soll. Schon vor dem Eklat hatte man sich auf die Formel »Männer des Vertrauens aller deutschen Volksstämme« als Einladungskriterium geeinigt. Gemeint sind Abgeordnete der zweiten Kammern oder, wo es sie nicht gibt, wie in Preußen, sonst wie institutionell legitimierte Vertreter sowie, jetzt wird es ganz schwammig, weitere angesehene, profilierte Oppositionelle, von den Mitgliedern des Siebener Ausschusses selbst bestimmt. Hecker und Struve versuchen sich in dieser Hinsicht zunächst zu beruhigen. War nicht der Frankfurter Binding ein geborener Republikaner? Und könne man nicht doch auf Itzstein, Römer und Welker zählen? Allein, schreibt Struve, sie täuschten sich gewaltig. Man wird es sehen. Die rühmliche Ausnahme erneut, Itzstein. Aus der Opposition in den Ministerrock. Die Heidelberger Versammlung, 5. März. Während sich die Heidelberger Versammlung auflöst, sickert es durch. Der Führer der konstitutionellen oppositionellen Mehrheit, mit dem man den ganzen Tag zusammen oppositionelle Pläne geschmiedet hatte, ist vom hessischen Großherzog schon vor dem Treffen zum Vorsitzenden des Gesamtministeriums, also zum hessisch-darmstädtischen Regierungschef, ernannt worden. Noch am Abend des 5. März findet die offizielle Verkündung statt. Gagern hatte kein Wort gesagt, zumindest nicht im Kreis der versammelten Teilnehmer. Den ganzen Tag also hat Gagern aus zwei Perspektiven operiert. Aus der Opposition in den Ministerrock schlüpfen, kommentiert Hecker den zweiten Eklat. Nun führt der Führer der oppositionellen Majorität auch die Regierungsgeschäfte samt eines Ministeriums, ist der zweitmächtigste Mann nach dem Großherzog. Märzminister nennt man die neuen, ausschließlich liberalen Reformpolitiker, die nun im März in den verschiedenen Staaten angesichts des Revolutionsausbruchs als Konzessionen an die gerechten Forderungen des Volkes eingesetzt werden. Eigentlich ja ein gewaltiger Erfolg für die Opposition. Aus Fürstensicht sollen die Märzregierungen die minimalen liberalen Reformen umsetzen, die kleinen taktischen Konzessionen. Aus ihrer eigenen Sicht streben die neuen Regierenden natürlich nach mehr. Sie wollen echte Reformen, ihr moderat-liberales, meist konstitutionelles Programm umsetzen, in engster Verständigung freilich mit den Fürsten, die die Regierung ernennen und selbstredend politisches Oberhaupt bleiben. Die meisten der bisherigen Minister und Diplomaten verbleiben im Übrigen in ihren Positionen, die führenden Beamten sowieso, fast der gesamte Machtapparat ist der alte. In Gagern werde doch der Kavalier nicht ganz erstorben sein, meint der Großherzog zu Gagerns Berufung. Er weiß, dass Gagern kein Revolutionär ist. Und der preußische Gesandte gibt Gagern dies mit auf den Weg. Ich achte den Namen, den Sie tragen, zu sehr. Er spielt auf den berühmten Vater an, als dass ich Sie nicht für einen Ehrenmann und treuen Diener des Großherzogs hielte. Gagern ist jetzt ein Gouvernementaler, Er befehligt über Polizei, Geheimpolizei und Militär in Hessen, verantwortet die inneren und äußeren Angelegenheiten, wie es heißt. Und selbstverständlich ist er als Regierungschef beim Bund in Frankfurt ein gewichtiger Faktor. Und Gagan zögert nicht. Vom ersten Tag an spielt er seine Macht konsequent aus. Der amtierende preußische Präsident der Bundesversammlung tituliert Gagan gar als Wortführer des oppositionellen Südwestdeutschlands. Der Mann mit der eisernen Agenda. Mit Bedacht verschweigen nennt Valentin Gagans Manöver eine gewöhnliche politische Praxis fürstlicher Unaufrichtigkeit, nun innerhalb der Opposition von einer Partei gegen die andere praktiziert. Und nicht nur Gagan, auch drei weitere der gewählten sieben des wichtigsten Revolutionsausschusses werden von der Bewegung, die sie niederzuhalten trachten, in Schlüsselpositionen der Macht getragen. Römer, Welker und Willig traten schon bald in den Dienst der Monarchie, so Struve sarkastisch. Vier der sieben also, und dies in zentralen Funktionen. Der Württemberger Friedrich Römer, im Prinzip eher ein parlamentarischer Liberaler, wird in vier Tagen, am 9. März, als Justizminister auch Kopf des von König Wilhelm berufenen Ministerium Württembergs, faktischer Regierungschef. Auch er besitzt nun Macht über Polizei, Geheimpolizei und Militär. Römer, nach der Revolution dann von Römer, wird gleich mehrere Male eine entscheidende Rolle für das Schicksal der Revolution spielen. Entschieden tragisch. Welker sitzt zudem für Baden bald offiziell in der Frankfurter Bundesversammlung, genau wie Willig, dieser als Geheimrat für den bayerischen König Maximilian II., wo er Mitglied der Ausschüsse zur Revision der Bundesverfassung und für Militärfragen wird. In den offiziellen Beschlüssen des Tages waren die 51 aufgerufen worden, die Anliegen mit den betreffenden Regierungen auf das Dringlichste anzugehen, für Gagan und Römer ein Selbstgespräch, für den Badener und Hessen ein halbes. Die neuen Regierungschefs kennen jedes Wort der oppositionellen Beratungen. Von Preußen gerettet. Gagan, der Kavalier der Macht. Eine Begegnung mit Goethe, erzählte man sich schon unter seinen Zeitgenossen, verändere einen. Die beredten Zeugnisse sind zahllos. Heinrich von Gagan hat sie nicht verändert, nicht einmal besonders beeindruckt. Getroffen hat er den alten Dichter im Mai 1818 als juristischer Student in Jena. Schon da schwebt Gagan in ganz anderen Sphären, beispielsweise in den Kernigen der Burschenschaften. Aug in Aug mit Goethe lässt er sich von Weltbürgertum, Metamorphose, klassischem Ideal, ästhetischer Erziehung, Kunst und Literatur nicht mitreißen. Des Pudels Kern, das Farbspektrum oder die Urpflanze interessieren ihn nicht. Er will die Verwirklichung der mächtigsten aller möglichen deutschen Nationen erleben, das Deutsche Reich als großes Preußen. Goethes und Schillers dringlicher Rat an die Deutschen zu ihrer Zukunft widerstrebt Gagan im Innersten. Am besten sollten sie, empfehlen die beiden, die Entwicklungsstufe der Nation überspringen und gleich kosmopolitisch werden. Weltbürger, Goethes letzte große Idee. Deutsches Reich. Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf, heißt es in den Xenien. Und? Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens. Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. Eine Überzeugung, die die frühe Romantik und besonders der romantische Vollender Heine mit den beiden Großklassikern teilt und die bei den meisten Demokraten 1848 in die Idee eines freien europäischen Völkerbundes eingeht. Wenig vermag Gagan wütender zu machen als solche Ideen. Gagans Vater, Freiherr Hans von Gagan, Politiker, Diplomat, Kulturhistoriker, ist lange Jahre der Dominator der ersten hessischen Kammer gewesen. 1848 ist er 80, aber, so Valentin, immer noch wunderbar frisch, ein prachtvoller deutscher Kämpfer, geneigt in seinen Reden die gesamte Weltpolitik in bunter Reihenfolge zu behandeln, von Abd el-Kader bis zur griechischen Revolution. Gleich drei seiner sieben Söhne treten in der Deutschen Revolution 1848 mit schicksalshaften Rollen auf, neben Heinrich auch Friedrich und Maximilian. Letzterer, meist nur Max genannt, reist im März als Delegierter zu den südwestdeutschen Monarchen, um ihnen unter anderem den Preußen-Erbkaiserplan schmackhaft zu machen. Heinrichs Lebensgeschichte vor 1848, wenn man so will, ist die einer gleich mehrfachen Lebensrettung durch Preußen. Ein erstes Mal bereits vor seiner Geburt, als seine Familie aus dem hessischen Weilburg vor den französischen Revolutionstruppen nach Bayreuth flieht, wo Heinrich 1799 in Sicherheit geboren wird. Hier nämlich herrscht Preußen. Als 15-jähriger Unterleutnant eines nassauischen Regiments wird er bei Waterloo kämpfen. Er leidet eine Fußwunde und erst preußische Soldaten retten ihn. Ihn und mit ihrem Sieg über die Franzosen ganz Deutschland, so denken jedenfalls er und die Seinen. Es ist Gagans Erweckungserlebnis. Die Preußen richten es. Aber anstelle der ersehnten geeinten deutsch-preußischen Nation kommt nach 1815 die Restauration, die von der Nation nichts wissen will. Schon als 16-Jähriger fährt Heinrich mit dem älteren Bruder Fritz nach Heidelberg zu einem konspirativen Treffen zwecks Gründung einer Burschenschaft, eine aristokratisch-abenteuerliche Episode, die unter anderem zu einem Duell, einer Narbe und 10 Tage Karzer führt. Mit 17 studiert er Rechtswissenschaften in Göttingen, ist Mitorganisator des Wartburgfestes zum 4. Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht. Die abenteuerlichen Episoden wiederholen sich bei großzügigem Lebensstil. Sein Vater spendiert ihm den Jahresverdienst eines Professors und trotzdem ist er stets klamm. Bis es dem Vater reicht und er ihn nach Jena befiehlt, wo er Goethe begegnet. Als 1830 in Frankreich die Revolution ausbricht, hofft Gagan, sie möge einen liberalen und vor allem nationalen Reformdruck auf die Fürsten ausüben. Heinrich lernt gestandene Liberale wie Itzstein, Welker oder Karl von Rotteck kennen, die Herausgeber des Staatslexikons, der besagten frühliberalen Bibel in 15 Bänden. 1832 in den Hessischen Landtag gewählt, wird Gagan Vorsitzender des Finanzausschusses und bald Oppositionsführer. Ihm ist Höheres vorbestimmt, glänzende Positionen, sagt sein Gefühl. Und seine Herkunft. Die hessische Regierung hingegen sagt, die reformerischen Anliegen gehen zu weit. Sie löst den Landtag Ende 1832 auf. Gagan wird als Beamter in den Ruhestand versetzt, wird bei den Neuwahlen aber gleich wiedergewählt. Allerdings steht er als Nationalprogressiver dort allein auf weiter Flur. Er wirft hin. Besser wäre, man organisierte die Opposition national. Auch hier, der Gedanke setzt sich nun endgültig fest, soll Preußen die Führung übernehmen. Wer sonst? Österreich interessiert ihn nicht sonderlich. Bald schon kann er sich vorstellen, dass es mit dem einen Deutschland bloß noch über einen weiteren Bund assoziiert ist. Preußen-Deutschland und Österreich-Ungarn. Auch die soziale Frage taucht in Gagans Leben als Thema nicht auf. Gagan zieht sich eine Zeit aus der Landespolitik auf sein rein hessisches Familiengut zurück, schreibt ein bisschen, kommt dabei aber nicht weit. Er wird Präsident des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinhessen und findet Vergnügen daran, will nicht in die Politik zurück. Doch im Januar 1847 wählen ihn ohne sein Wissen Wormser Wahlmänner während einer erhitzten Nachtsitzung in den Landtag. Es geht um den Widerstand gegen ein einheitliches Gesetzbuch für das Großherzogtum, das in restaurativem Eifer unter anderem sogar die Zivilehe abschaffen will. Gagan kämpft schon seit einiger Zeit gegen das Vorhaben und speziell gegen einen ultrakonservativen Hofgerichtsrat, was beinahe zum zweiten Duell seines Lebens führt, und so nimmt er das Mandat an. Rasch wird seine oppositionelle Werf über Hessen hinaus bekannt. Reaktion oder nicht? Mitte März. Freiheiten wurden mit vollen Händen gespendet, resümiert der verantwortliche Regierungschef Gagan die bewegten Märztage. Die liberalen Märzregierung, selbst schon eine bemerkenswerte Errungenschaft, ringen diese Freiheiten den Fürsten ab, so sieht er es, so sehen es die Konstitutionellen. In der Tat kommt es nicht bloß zu den versprochenen Prüfungen der vom Volk gestellten Forderungen, sondern zu einigen echten Konzessionen, je nach Land zu unterschiedlich vielen. Überall fällt im März die Pressezensur. Offiziell zumindest. Sie ist ein gutes Beispiel. Gerade in Hessen-Darmstadt, wo es nicht bloß eine neue Regierung gibt, sondern auch einen neuen Herrscher. Der alte, ungeliebte Großherzog verschwindet und der Erbherzog übernimmt. Die Gewährung der Pressfreiheit ist natürlich geknüpft an die Bedingung eines tüchtigen Repressivgesetzes, rückt der Revolutionshistoriker Valentin die Sache zurecht, zumindest für viele Staaten. Die Presse ist frei, aber unter ganz bestimmten Auflagen. Keine Beleidigungen, kein Aufruf zum Hochverrat bzw. Äußerungen, die man so lesen könnte. Oder es werden bestimmte finanzielle Ausstattungen gefordert. Ähnlich verhält es sich mit der verlangten Volksbewaffnung. Ein Spielzeug, das man bald satt haben wird. Eine Art Landwehr zweiten Aufgebots. Was hatte der hessische Fürst gesagt? Leider muss manches geschehen, was nicht mehr zu hindern ist. Hoffentlich kommt auch wieder die Zeit, wo es möglich wird, das Werk des jetzigen Augenblicks teilweise unschädlich zu machen. Die meisten Liberalen und die Konstitutionellen sehen die Pressefreiheit, die meisten Demokraten dagegen sehen den Pferdefuß, die Einschränkungen durch das Repressivgesetz, grundsätzlicher noch, sie sehen die im Kern völlig unveränderte politische Situation. Im nächsten Moment können die Fürsten, die alleinigen realen Machthaber, die minimalen gespendeten Freiheiten mir nichts, dir nichts wieder kassieren und auch die neuen Regierungen wieder entlassen. Mit den ersten gewährten Reformen beginnen zwischen Liberalen und Demokraten hitzig geführte Diskussionen darüber, wie ernst die Regierungskonzessionen gemeint seien. Sind sie nicht bloß Taktik? Wie sehr verändern sie wirklich was an den Machtverhältnissen? Wie mächtig sind die neuen Minister und Regierungen? Was sind die Absichten der Fürsten? Und die der neuen Regierung? Anders formuliert, wie groß ist die Gefahr einer Reaktion? Wie sehr sind die Fürsten, wie sehr ist das System wirklich geschwächt? Wie lange? Wollen die Fürsten alles zurückdrehen oder akzeptieren sie die neue Zeit? Reaktion oder nicht? Die Frage wird zur politischen Gretchenfrage der Zeit. Die jeweilige Antwort zur politischen Erkennungsmarke. Hecker warnt die Demokraten ganz früh, dass die Fürsten den Verlust an Macht nicht vergessen, vielmehr nur auf den Tag der Vergeltung und Rache lauern würden. In Struves Worten, die Fürsten begännen, die Ketten auszubessern, in welcher die Völker von Neuem geschlagen werden sollten. Er ist sich sicher, dass die Regierungsmänner die Zugeständnisse, deren Halbheit nur schlecht den Hintergedanken verhüllt, bei günstiger Gelegenheit wie in den 30er Jahren die abgerungenen Zugeständnisse zurücknehmen und in ihr Gegenteil verkehren werden. Man müsse nur genau hinschauen. Unter mancherlei nichtigen Vorwänden wurden da und dort Truppen zusammengezogen. Das tun sie tatsächlich. Er hat die Fakten auf seiner Seite. Auch wenn er sich zu diesem Zeitpunkt das, was bald geschehen wird, in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen kann. Immer fassungsloser und verzweifelter versuchen die Demokraten, die Oppositionsgefährten daran zu erinnern, dass die Fürsten im Jahr 1848 noch im Wesentlichen dieselben seien wie im Jahr 1815 und dass jetzt mit ihnen ebenso wenig als vor 33 Jahren ein wirksamer Vertrag abgeschlossen werden könne. Eher friere die Hölle zu, als dass die Fürsten tatsächlich einer Vereinbarung zustimmten, so Struves Analyse. Die nächsten Reaktionen des Bundes oder die große Kakophonie. Natürlich gibt sich der Bund trotz allem revolutionären Geschehen nicht geschlagen. Man erwägt, sagt und tut Diverses. Auf Seiten des Ancien Regime wimmelt es nur so an Ideen, Fantasien, Aktivitäten und Initiativen, die meisten spontan und isoliert. Ein Tohuwabohu, man kann es sich ausmalen. 34 aufgeschreckte Fürsten, 38 aufgeschreckte Regierungen, Kammern, Diplomaten, Beamtenapparate, Polizei und Militärführer, alle mit eigenen Vorstellungen und Überzeugungen. Die im Laufe des März größtenteils vorgenommenen Ersetzungen alter Bundestagsgesandter durch Liberale vergrößern das Durcheinander noch. Im Chaos selbst liegt in diesen Tagen die größte Schwächung des Bundes, wobei es, wie alle wissen, am Ende ohnehin nur auf Österreich und Preußen ankommt, die selbstverständlich, intern uneins, eigene politische Initiativen unternehmen. Direkt Anfang März werden in Frankfurt ein paar liberale Einzelreformen beschlossen, darunter die Abschaffung der Zensur. Herr der hektischen, mutmaßlichen Reformaktivitäten des Bundestages ist sein aktueller preußischer Präsident Graf Dönhoff. Mitte des Monats übernimmt dann der österreichische Gesandte diese Funktion. Ab dem 10. März, 5 Tage nach Heidelberg, beginnt im prachtvollen Frankfurter Palais Ton und Taxis ebenso die Arbeit an einer Revision der Bundesverfassung. Alles gleichzeitig. Der sich liberal reformierende Bund will auch auf diese Weise das Heft wieder in die Hand bekommen, einen eigenen Reformweg skizzieren, parallel zum Heidelberger. Zur Bewahrung von Ordnung und Gesetz, des gesamten Systems bei einigen liberalen Konzessionen und der Schaffung der geforderten nationalen Einheit. Zu diesem Zweck sind 17, wie es hieß, Vertrauensmänner der Einzelstaaten eingeladen. Noch ein Ausschuss, noch ein Player, der 17er Ausschuss. Überwiegend besetzt mit reformliberalen, meist konstitutioneller Couleur. Männer wie Maximilian von Gagern, Präsident des Ausschusses, ja auch Gesandter des Heidelberger Plans. Martis Parteigänger Bassermann, Vizepräsident. Martis Redakteur Gervinus oder der 62-jährige Historiker und Philologe Friedrich Christoph Dahlmann für Preußen. Er ist Professor in Bonn, war einst Kollege von Jakob Grimm an der Göttinger Universität und dort, wie Grimm, einer der aufmüpfigen Göttinger Sieben, die 1837 gegen die Aufhebung der von Dahlmann mitentworfenen liberalen Verfassung im Königreich Hannover protestiert haben. Führende Köpfe also der führenden Oppositionsfraktion, die in Heidelberg die revolutionäre, reformerische, antirevolutionäre Bewegung übernommen hatten und nun auch die des Bundes übernehmen. In beeindruckendem Tempo besetzen die Konstitutionellen entscheidende Positionen auf beiden Seiten, auf der des Systems und der Opposition. Von beiden Seiten aus verfolgen sie ihre Pläne, was auch heißt, von beiden Seiten bekämpfen sie die Demokraten. Die Arbeit im Ausschuss kommt dennoch zunächst äußerst zäh voran, bis die Revolution auch Wien und Berlin erreicht. Die Arbeit an den großen Plänen schreitet voran. Der 7er Ausschuss schafft Fakten. Heidelberg, 12. März. Man macht Tempo. Bereits eine Woche nach der Heidelberger Versammlung tritt der 7er Ausschuss zusammen, auch er in der schönen Stadt am Neckar. Dies bei prächtigem Wetter, einem surreal blauem Himmel über dem silberfunkelnden Fluss. Ein weiterer kleiner, großer Schritt auf dem Weg in die Paulskirche. Die Liberalen, im engsten Bunde mit Gagern, sind unter sich, wie Struve schreibt. Wobei sich das über Itzstein nicht sagen lässt. Ganz so homogen, wie Struve suggeriert, ist die Gruppe nicht. Aber die dominierende Richtung ist klar konstitutionell. Gagern, Welker, Stedmann. Schon zur ersten Sitzung, die Demokraten können es bloß aus der Ferne untätig beobachten, kommen die Konstitutionellen mit einer fertig ausgearbeiteten Programmvorlage für das Vorparlament, das entgegen aller Heidelberger Absprachen weitgehende inhaltlich-politische Dinge vorwegnimmt. Erst auf dem Vorparlament selbst sollte die Frage, wie die Nation politisch gestaltet sein sollte, Republik oder Monarchie, verhandelt werden. Die blitzartig vorgelegte Agenda präjudiziert es nun in Form eines ganz konkreten Punktekatalogs. Wortbrüchigkeit, protestiert Struve. Hecker moniert grimmig, zur Anfertigung des berüchtigten 7er Programms, was man jener Versammlung vorlegte und womit man die Monarchie herein eskamotieren wollte, soll Itzstein nicht einmal beigezogen worden sein. Sie ja ohnehin nicht. Gagern und die Seinen wollen die Sache in ihrem Sinne vorentscheiden. Nach dem Beschluss des Programms lassen sie das Programm umgehend drucken und verteilen es dann als offizielle Tagesordnung. Tatsachen schaffen. Resolut reformuliert die Einladung Eckpunkte des Gagernschen Antrags von Ende Februar, so die Zwei-Kammer-Idee mit der Fürstenkammer, die jetzt Senat der Einzelstaaten heißt. Allgemein sieht das Programm des Siebener Ausschusses eine strenge Begrenzung der nationalen Vereinheitlichung vor, bezieht diese nur auf bestimmte Politikbereiche, ansonsten sollen die Fürsten und Nationen frei schalten und walten. Als Zentrale der nationalen Kompetenzen soll der alte Bund herhalten, dessen sofortige Abschaffung die Demokraten ja eigentlich fordern. Er soll unter anderem das Heerwesen, die Vertretung gegenüber dem Auslande oder die Einheit der Zivil- und Strafgesetzgebung oder die Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte übernehmen. Von einer nationalen, sozialen Kraftanstrengung ist nichts zu lesen. Auch das lehnen die Demokraten eigentlich partout ab, dass der Beschluss und die Einberufung der konstituierenden Nationalversammlung auf obige Grundlagen durch den Bund erfolge. Der Bund, der Todfeind, soll das erste freie deutsche Parlament einberufen? Es werden aber noch mehr Fakten geschaffen. Das Heidelberger Treffen hatte für die möglichen Teilnehmer am Vorparlament lediglich zwei grobe Einladungskriterien bestimmt und die Einladungspraxis selbst dem Ausschuss übertragen. Das erste Kriterium: Alle früheren oder gegenwärtigen Ständemitglieder und Teilnehmer an gesetzgebenden Versammlungen in allen deutschen Landen. Also Delegierte vermögender Bürger, alle mit Zensuswahlrecht und meist indirekt über Wahlmänner gewählt. Dennoch ein objektives Kriterium insofern, als diese immerhin eine gewisse Legitimität besitzen. Zusätzlich zu dieser Gruppe soll eine bestimmte Anzahl von herausragenden Akteuren des Vormärz eingeladen werden, die im Ruf stehen, das Vertrauen des Volkes zu genießen. Das ist schon deswegen unerlässlich, weil nicht alle Staaten Kammern besitzen. Allerdings ist das Kriterium beliebig elastisch. Es öffnet dem Siebener Ausschuss Tür und Tor für eine Einladungspolitik im eigenen Interesse. Es wird zudem unübersichtlich. An manchen Orten bestimmten spontane, ungeregelte Volksversammlungen, wie Valentin es nennt, Personen des öffentlichen Vertrauens zu Vertretern. Der preußische Gesandte in Karlsruhe wird von der Fürstenpartei und den Konstitutionellen gebeten, in Preußen selbst dahin zu wirken, dass möglichst viele konservativ gesinnte, aber beim Volk beliebte preußische Politiker nach Frankfurt gingen, damit die Radikale nicht die Majorität bekämen, so Valentin. Auch der neue liberale württembergische Regierungschef Römer versucht in Abstimmung mit Gagern in diese Richtung zu wirken, eine folgenreiche antidemokratische Allianz. Gagern selbst lädt ebenso eifrig ein. So wie Stedmann, der gleich 40 Personen bestimmt, darunter allerdings auch Demokraten oder den Demokraten zuneigende Köpfe. Itzstein handhabt es genauso. Unbedingt will er das ganze Spektrum der Opposition gleichmäßig vertreten sehen. Er lädt Vaterlandsfreunde aus seinem Bekanntenkreis ein, darunter exponierte Republikaner, so Robert Blum und Johann Jacobi. Jacobi, der jüdische Demokrat aus Königsberg, der einzige Kopf jüdischen Glaubens im Vorparlament. Jacobis euphorische Antwort: Endlich wird es Tag in Deutschland. Überall erhebt sich das Volk und richtet in seiner eigenen Sache. Das morsche Gebäude der Reaktion ist in den meisten deutschen Landen vor dem Volksschrei zusammengestürzt. Politik und Wahrhaftigkeit. Genau diese Art Manöver sind über Jahrzehnte exakt so von den Fürsten und ihrer Diplomatie praktiziert worden. Viele der führenden Konstitutionellen, bisher selbst oft Opfer dieses Ränkeschmiedens, verwandeln sich diese Methoden nun im Kampf um die Macht an und wenden sie gegen die Demokraten, die es nur sehr langsam realisieren und genau damit brechen wollen. Sie wollen nicht bloß eine andere Politik, sie wollen auch eine andere Art, Politik zu machen. Diese soll selbst schon Teil der neuen Ethik sein, zum Kern demokratischer Identität gehören. Ehrlich und offen verfechten, was sie dachten und als wahr erkannt hatten, erklärt Hecker. Er selbst, Struve, Blum, Brentano, Fickler machen es vor. Keine kalkulierte Unaufrichtigkeit, keine Manipulationen, keine Propaganda, doppelte Agenten, keine Tricks, kurzum, keine Lügen. Die der Brockhaus von 1846 so definiert: gegen das bessere Wissen mit der Absicht zu täuschen verbundene Unwahrheit. Dazu gehören ausdrücklich auch Zweideutigkeiten, Verstellung, Wortbrüchigkeit, die absichtliche Unbestimmtheit wie auch die Zurückhaltung, wo der andere einen Anspruch auf Mitteilung hat. Alle Formen der Verleitung zum Irrtum. Und der Brockhaus definiert auch das Gegenteil. Wahrhaftigkeit. Politische Wahrhaftigkeit, Transparenz und Authentizität lautet dann auch Heckers Formel, das selbstgegebene Ideal politischer Praxis. Die Wahrheit, definiert Robert Blum in seinem Staatslexikon für das Volk, sei die Grundlage aller demokratischen Gesellschaft. Ein völliger Bruch mit der damaligen Definition von Diplomatie, deren damals allgemein akzeptierte Bedeutung der Brockhaus so beschreibt. Wohlerwogene und sehr geschickt gebrauchte Mittel zum Zwecke, wobei es zuweilen mit der Moral nicht genau genommen werde. Es liegt in dem Wesen des Geschäfts, dass sie meist Sache der Aristokratie ist. Die demokratischen Kreise, so der Brockhaus weiter, würden niemals mit ihr vertraut, da es um die Vererbung großer Grundsätze, das Festhalten durch Jahrhunderte reichende Pläne und das Gefühl gesicherter hoher Stellung gehe. Sie seien zur Diplomatie, zum Politikmachen, der Epoche im allgemeinen Sinne noch ein Synonym, streng genommen unfähig. Die Einheit Deutschlands mit, durch und in Preußen. Mitte März. Der badische Außenminister Alexander von Dusch schreibt dem preußischen Amtskollegen am 10. März einen Brief. Preußen soll unverzüglich übernehmen. Am Bundestage in Frankfurt mit Energie im nationalen Sinne an der Spitze stehend. Der Badener schmiert dem Preußen Honig um den Bart. Von dort könnte Preußen jetzt alles, es könnte Deutschland retten und mit uns allen zusammen eine nationale Kraft hervorrufen, wie Deutschland sie noch nie gekannt. Und nur auf diese Weise sei man dem Kommunismus wie der Revolution und den französischen Heeren überlegen. Man müsse sich am Bunde zusammenscharen und mit Schnelligkeit allgemeingültige Beschlüsse im nationalen Sinne, im Sinne der politischen Bewegung fassen. Der Bewegung Gagans, Martis, Bassermanns, meint er. Alles wartet auf Preußen. Müsse nur zugreifen. Friedrich Dahlmann vom Siebener Ausschuss schreibt, hätte ich Macht und dürfte mich an Preußens Stelle setzen, so hätte ich 8 Tage nach Louis Philipps Entsetzung die deutschen Angelegenheiten in die Hand genommen, provisorisch zwar, aber hätte sie als Kaiser behandelt. Auch das wäre eine Revolution gewesen, ein multipler Staatsstreich streng genommen. Liberal setzt er rasch noch hinzu, natürlich aufgrund aller der Verfassungsfreiheiten, die in Preußen noch fehlen. Gagan selbst geht nun handfest an die Preußenfrage heran. Am 19. März führt der liberale Oppositionsführer und hessische Regierungschef ein grundlegendes Gespräch mit dem preußischen Gesandten. Die beiden Männer haben an diesem Tag noch keine Ahnung von Ereignissen, die keine 24 Stunden zuvor in Berlin geschehen sind. Die Quintessenz der diplomatischen Mission: Der preußische Erbkaiser muss her. Der Bund müsse zudem weiterhin das nationale Zentrum bleiben. Ein Parlament ohne Gegengewicht wäre Republik. Gagan wendet sich im Übrigen immerhin aus mehreren Gründen gegen den von Friedrich Wilhelm IV. Gewünschten und in diesen Tagen ernsthaft verfolgten Fürstenkongress in Dresden oder Potsdam, womöglich anstelle der Bundesversammlung. Frankfurt und die Frankfurter sind entsetzt. Das Frankfurter Journal wird am 20. März grundsätzlich. Fast alle deutschen Staaten sind wiedergeboren durch die Geistestaufe der Freiheit. Und jetzt sollten verantwortliche Minister deutscher Volksfürsten einwilligen, dass der Bundestag seinen Sitz aus einer von befreiten Staaten umgebenen Freistadt verlegen werde, nach einer von absolutistischen Gewalthabern umringten Kaserne eines Militärstaates? Gagan und seine Freunde, so der Revolutionshistoriker Valentin, gingen so weit in ihrer loyalen Bereitschaft, dass sie jetzt die Heidelberger Beschlüsse, die das Vorparlament vorbereiteten, beinahe bedauerten. Aus Bassermanns Bericht über die Heidelberger Versammlung geht es deutlich hervor. Gagan erklärt, er habe seinen Namen gar nicht selbst unter das Schlussdokument des Heidelberger Treffens gesetzt, es sei gegen seinen Willen geschehen. Es entspräche nicht seiner gegenwärtigen Stellung. Er betont, die ganzen Treffen seien ohnehin eine Art Privatinitiative, nichts Offizielles. Das alles hatte er auf dem Heidelberger Treffen oder im Siebener Ausschuss vor einer Woche natürlich nicht formuliert. Eine direkte Obstruktion des Vorparlamentes. Gagan bemüht sich, das Vorparlament von Frankfurt fernzuhalten. Der hochsymbolische Ort würde ihm genau die Bedeutung geben, die er nicht haben will. Er weiß, dass die Demokraten und die progressiven Liberalen es an die Stelle der Fürstenversammlung setzen wollen. Gagan erwägt Aachen als Option, die preußische Rheinprovinz. Wäre ja praktisch, um es so in der preußischen Hand zu haben und vielleicht schnell zum Ärger der Republikaner das deutsche Königtum oder Kaisertum für Preußen durchzusetzen. Der Witz an dem Preußenplan: Der preußische König Friedrich Wilhelm würde schon deutscher Kaiser werden wollen. Aber die Kaiserkrone von bürgerlichen Institutionen und Verfahren zugesprochen bekommen? Nein. Eine Verfassung und eine Volkskammer akzeptieren? Ausgeschlossen. Er würde lieber sterben, als freiheitliche Kröten schlucken, hatte er schon zuvor unmissverständlich klargemacht. Ein gottergebener und gottgeführter Fürst, das ist der Kern, den kein Bürgerlicher versteht, lässt sich per Definitionem eben von niemandem zu nichts drängen, am allerwenigsten von einem Nichtfürsten. Dennoch gibt sich der König jetzt geehrt und laviert in diesen Tagen offiziell mit freundlich-diplomatischen Worten, die er so bedacht nebulös hält, dass Gagan und die Seinen hören können, was sie hören wollen. Erbkaiser, Erbkaiser, Erbkaiser. Auch einige der preußischen Politiker, Regierungsmitglieder, Gesandten etc. kokettieren mit der Idee, sehen möglicherweise, eventuell, unter Umständen Sympathien. Die Demokraten beharren. Der Plan ist schon jetzt tot. Friedrich Wilhelm wird niemals zustimmen. Was Gagan und seine Freunde nicht im geringsten irritiert. Es ist bemerkenswert, nichts und niemand irritiert Gagan, wenn es um diesen Plan geht. Glaube, glaubt Gagan, versetzt Berge. Ganz selten stimmt das ja auch.